Hallo mein kleiner Sonnenschein, schaust froh in meinen Tag hinein. Geht es mir heute gut? Die Blumen singen mir das Lied vom Warum bin ich hier? Ob das wohl die Blumen tun? Herzlich willkommen in der Psychiatrie. Die ganze Welt ein Irrenhaus. Geh und check das aus. Jetzt wird's verrückt, echt abgefahren. Wir lassen der Welt einen Fahren. Verrückter Track, verrückter Track. Du bist verrückt, ich bin verrückt. Wir sind verrückt, total verrückt. Definitiv fest, spielt grad verrückt. Hallo du schöne junge Frau, dass du verrückst, weiß ich genau. Verrück doch noch ein Stück zu mir. Mein Herz schlägt dir ein Liebesbeat, weil Liebe durch diesen Beat zieht. Total verrückt, erzähl ich dir. Herzlich willkommen in der Psychiatrie. Die ganze Welt ein Irrenhaus. Geh und check das aus. Jetzt wird's verrückt, echt abgefahren. Wir lassen der Welt einen Fahren. Verrückter Track, verrückter Track. Du bist verrückt, ich bin verrückt. Wir sind verrückt, total verrückt. Definitiv fest, spiel grad verrückt. Kannst du mich hören? Kannst du mich finden? Kannst du mich sehen? Kannst du verstehen? Geh und check das aus. Jetzt wird's verrückt, echt abgefahren. Wir lassen der Welt einen Fahren. Verrückter Track, verrückter Track. Du bist verrückt, ich bin verrückt. Wir sind verrückt, total verrückt. Definitiv fest, spiel grad verrückt.